Es ist ja eine altbekannte Tatsache, dass es auf der Welt nicht nur gute und anständige Menschen gibt, sondern auch böse und äußerst unanständige. Das Schwierige an dieser Tatsache ist, dass man, so rein von außen betrachtet, keineswegs immer die Guten von den Bösen wegkennen kann. Tja, was macht man da? Man kann schließlich nicht jedem Menschen gegenüber misstrauisch sein, aber man darf auch nicht jedem trauen. Eine heikle Sache schon für uns Menschen. Für einen Kobold wie den Pumuckl aber kaum zu durchschauen. Und darum ist auch diese Geschichte passiert. Es war an einem Tag, an dem der Meister Eder morgens in der Wohnung oben saß und beim Zeitungslesen wieder aus dem Kopfschütteln nicht herauskam. Was da alles im Polizeibericht zu lesen war. Also na. Keinem Menschen darf man mehr trauen. Da hat doch wieder so ein Lump einem alten Rentner reingelegt und ihm seine ganzen Ersparnisse abgenommen. Man soll's nicht glauben, wie schlecht die Menschen sein können. Ja, man sollte sie zwicken und picken und kneifen, nicht wahr? Ich weiß nicht, was man sollte, aber zwicken und picken ist noch zu wenig. Wo hinein hat denn dieser böse Mensch den armen Rentner gelegt? Vielleicht in eine Schublade? Na, Pumuckl, nicht hineingelegt, sondern reingelegt hat er ihn. Nicht hinein, sondern hereingelegt. Ja, das weiß doch, geh zu. Das Reinlegen heißt betrügen, übers Ohr hauen, scheißen halt, nicht? Und das hat er mit dem armen Rentner gemacht? Ja, freilich. Pfui. Der Kerl hat sich für den Gasmann ausgegeben und der Rentner hat ihn arglos in die Wohnung gelassen. Und schon ist der andere hin und hat ihm die Brieftaschen mit der ganzen Rente gestohlen. Man darf wirklich keine Menschen in die Wohnung lassen, den man nicht ganz genau kennt. Ja, aber du lässt aber oft Menschen in die Werkstatt, die du überhaupt nicht kennst. Aber Pumuckl, das sind doch Kunden, die muss ich reinlassen. Und eine Werkstatt ist ja was anderes wie eine Wohnung. Ja, ja, ich habe nie ein Pfennig Geld drunten in der Werkstatt. Ja, aber meine Schaukel ist drunten und mein Bettchen und alle schönen Sachen zum damit spielen. Auf die hat's doch ein Gauner nicht abgesehen. Das weißt du ja gar nicht, worauf alles ein Gauner es abgesehen haben kann. Sicher gibt es Geldgauner und Gasgauner und dann gibt's bestimmt noch Spielzeuggauner. Nein, das gibt's nicht. Doch. Nein, da darfst du beruhigt sein. Ich bin aber überhaupt nicht beruhigt. Ich bin sehr beunruhigt. Da kommt schon ein Gauner. Gib zu, Pumuckl. Nicht jeder, der klingelt, ist ein Gauner. Dann bleib da und geh nicht an die Tür. Ich habe Angst vor diesen bösen Gasmännern. Ja, also, dir lese ich noch einmal was aus der Zeitung vor. Du musst mir sowas vorlesen. Ich bin doch ein Klabauter. Und die Klabauters sind große Beschützer. Wenn der Rentner einen Kobold wie mich gehabt hätte, dann... Morgen, Herr Eder. Strom und Gas ablesen. Ja, tatsächlich, Sie sind's. Gerade rede ich vom Gasmann, weil heute in der Zeitung steht. Da sind Sie jetzt genau der Achte, der mir das erzählt. Na. Es ist ja gut, dass mich die Leute kennen. Oh, das war jetzt gerade, als ob mich jemand gezwickt hätte. Entschuldigen Sie, ich hab nicht... Naja, dass Sie mich nicht gezwickt haben, das weiß ich. Ja, sind so gut und lesen's ganz schnell ab, sonst... Au! Was habe ich denn? Das muss ein Nerv sein. Na. Das ist doch der echte Gasmann, der tut doch nichts. Wie meinen Sie das jetzt, dass ich nichts tue? Verdächtigen Sie mich etwa, dass ich nicht schnell genug arbeite? Ja, ich hab bloß einen Spaß gemacht. Nichts für ungut und auf Wiedersehen, Herr Gasmann. Wiedersehen, Herr Eder. Pumuckl, jetzt hätt's mich aber fast in Verlegenheit gebracht. Das war doch der richtige Gasmann. Ja, aber das hat doch der arme Rentner auch gedacht. Und dann... Aber woher dann, den kenn ich doch... Der Gasmann kommt immer zu uns. Das ist ein durch und durch ehrlicher Mann. Den darfst du nicht einfach zwicken. Ja, aber der hat so eine große Nase gehabt. Und alle Leute mit großen Nasen. Komm, jetzt red nicht so in den Schmarren. Ob einer ein Gauner ist oder nicht, das hat doch nichts mit der Nase zu tun. Mit was dann? Mit den Augen vielleicht, oh? Der hat ganz blaue, fürchterlich blaue Augen. Ja, das hat auch damit nichts zu tun. Womit hat's dann was zu tun? Also, in dem Fall hast du ganz sicher sein können, dass das der wirkliche Gasmann war. Er hat seine Dienstmützen aufgehabt und die große Mappe, wo er immer die Zahlen einschreibt und sein ganzes Auftreten. Das kennt man doch auf den ersten Blick. Das ist ein städtischer Beamter. Er kennt doch meine Pappenheimer, nicht? Ja, und alle städtischen Pappenheimer, Beamten, die dürfen in die Wohnung. Ja, wann's halt notwendig ist, ja. Und alle haben Mappen und Mützen und sind anständig. Freilich, ja, aber jetzt ist genug mit der Quatscherei. Ich muss nunter in die Werkstatt und endlich das Arbeiten anfangen. Der Meister Eder ging also an die Arbeit und am Vormittag geschah gar nichts weiter. Es wurde Mittag und der Meister Eder ging mit dem Pumuckl zum Essen in die Wohnung hinauf. Da klingelte es wieder. Guten Tag, Herr Eder. Sie wünschen. Entschuldigen Sie, Herr Eder, dass ich Sie in Ihrer Mittagszeit störe, aber ich kann beruflich nicht anders kommen. Willhardt ist mein Name. Ja, Herr Willhardt, bitte. Mich schickt ein Freund von Ihnen, Herr Eder. So? Der Mechaniker Meister Schmidt. Ah, ja. Ja, ich bin ein Kunde von ihm und er meint, Sie wären der richtige Mann, um zum Stil unserer antiken Möbel, die wir zu Hause haben, passende Ergänzungen, zum Beispiel Holzverkleidungen zu machen. Ah, so, ja, bitteschön, kommen Sie rein. Ja, gerne, bitte. So, da rein, da ist mein Wohnzimmer. Ja, aber so, bitte. Ich möchte Ihre Zeit nicht allzu lang in Anspruch nehmen, Herr Eder. Ich möchte nur grundsätzlich wissen, ob Sie Zeit haben, um so etwas zu machen. Ja, wenn es nicht gleich sein muss, dann kann ich schon machen. Oh, ist ja. Aber sehr lieb von Ihnen, Dankeschön. Ja. Oh, haben Sie es gemütlich hier. Ja. Oh, da muss ich aber Obacht geben. Der Mann hat kein bisschen eine Mappe dabei und im Gang an den Zähler ist er auch nicht gegangen, sondern der ist gleich in das Zimmer gegangen. Und im Zimmer, da ist ja alles Geld in der Schublade, jawohl. Was tue ich denn gleich? Ich weiß, ich setze mich über die Schublade mit dem Geld und wenn der Mann versucht, die Schublade aufzumachen, dann beiße ich ihm in die Finger. Jawohl, beißen mit allen meinen 42 Zähnen. Der Mann hatte Glück, dass er nicht in die Nähe der Schublade kam. Der Pumuckl saß wirklich mit gefletschten Zähnen dort. Aber alles verlief friedlich und der Meister Eder geleitete den Herrn Willhardt wieder zur Wohnung hinaus. Doch als der Meister Eder ins Zimmer zurückkam, überfiel ihn der Pumuckl mit einer regelrechten Strafpredigt. Du lässt alle Menschen in die Wohnung, alle! Der Mann hat keine Mappe gehabt und du hast ihn kein bisschen gekannt. Und ja. Ich weiß auch gar nicht, ob er einer von deinen Pappenheimern war. Der hat immer auf die Schublade geschaut. Okay. Du wirst noch ein ganz, ganz armer Rentner werden, wenn du zu allen Leuten sagst, kommen Sie doch bitte schön rein. Aber Pumuckl, das war doch... Aber ich habe die Schublade ganz fest zugehalten und ich hätte auch zugebissen. Jawohl, ich hätte gebissen. Aber um Himmels Willen, du wirst ja noch zum reinsten Hofhund, hätte da bloß nichts erzählt. Es ist die nächste Zeit kein Kunde mehr vor dir sicher. Kunden kommen in die Werkstatt und nicht in die Wohnung. Dieser Pappenheimer ist in die Wohnung gekommen. Aber Pumuckl, das hat man doch auf den ersten Blick gekannt, dass der Herr kein Verbrecher war, schon sein ganzes Aussehen. Das hat kein bisschen anders ausgesehen als alle Menschen. Nase, Augen, Mund, zwei Hände, ja. Zwei Füße, da kann man überhaupt nichts sehen. Das haben die Bösen haben das genauso. Freilich, da hast du schon recht. Aber der Herr Willhardt hat ja gleich den Namen von einem guten Bekannten von mir gesagt und ist von dem hergeschickt worden. Hat er gesagt. Ja, aber das hat man doch gesehen, dass das gestimmt hat. So, und woran sieht man das? Naja, das kann man nicht direkt sehen, das kann man nicht, aber das ist mehr ein Instinkt, weißt? Ein, wie bitte? Ein in was? Ein Instinkt. Das ist, naja, wenn man für was eine Nasen hat, nicht? Ach so, ja. Wenn jemand nicht stinkt, dann aber ist er... Nein, aber von mir aus, also wenn du das so besser verstehst. So, und jetzt essen wir was, mir kracht schon der Magen. Die beiden haben also zu Mittag gegessen und nach dem Essen legte sich der Meister Eder zu einem Mittagsschläfchen nieder. Der Pumuckl, dem jede Art Mittagsschlaf äußerst langweilig ist, begab sich in die Werkstatt und setzte sich in seine Schaukel. Plötzlich klopfte es an die Tür. Ui, da hat's da jetzt nicht geklopft? An die Werkstatttür? Oh, bin ich aber erschrocken. Das kommt, weil heute so viele böse Menschen unterwegs sind, dass es sogar in der Zeitung steht. Es ist ja gar kein Mann, es ist ja eine Frau. Gasfrauen gibt's ja überhaupt nicht und Gaunerfrauen auch nicht. Also jedenfalls, davon hat noch nie was in einer Zeitung gestanden. Ist niemand in der Werkstatt? Hallo? Und eine große Mappe? Nein, eine Tasche. Ja, ja, hat sie auch. Das ist sicher eine sehr anständige Tasche. Hallo? Ich habe Ihnen ein Sonderangebot zu machen. Ob ich mal den Türriegel für das Sonderangebot zurückschiebe? Vielleicht will sie uns was schenken aus ihrer großen Tasche. Ich glaube, sie instinkt auch nicht. Die Handwerker tun sich heutzutage leicht. Sperren einfach zu. Hat's ja keiner mehr nötig. Nötig, hat sie gesagt. Ich will doch mal sehen, was nötig ist. Und wer für was nötig ist. Ist doch jemand da? Hallo? Die Tür war doch zuerst zu. Oder habe ich mich geirrt? Hallo? Ist wer da? Ich komme von der Firma Weißmüller und möchte Sie auf eine neuartige Möbelpolitur aufmerksam machen. Da rührt sich nichts. Aber es wird sicher gleich jemand kommen. Tja, hübsche Sachen haben die hier. Mehr auf Antik eingestellt. Ach, ein hübsches altes Kästchen. Würde mir auch gefallen. Ja, und da schau her, da liegt ja eine goldene Uhr. Sehr schön. Aber leichtsinnig, sowas herumliegen zu lassen. Sehr leichtsinnig. Könnte ja irgendwer wegnehmen. Irgendwer. Keiner weiß wer. Hier kommen ja wohl viele Kunden herein. Hat mich ja keiner gesehen. War irgendwer. Halt! Halt! Die Uhr gehört doch dem Meister Eder! Die darfst du doch nicht einfach wegnehmen! Da muss ich ja gleich hinterher! Jawohl! Die Uhr kriegt sie nicht! Diese Gasfrau! Ja, ihr habt recht gehört. Diese Vertreterin für irgendeine Möbelpolitur hat Meister Eders goldene Uhr gestohlen, weil es eben gerade gut ging. Jetzt ist der Pumuckl aber hinter ihr her. Der Meister Eder kam nach seinem Mittagsschlaf nichtsahnend wieder herunter in die Werkstatt. Es dauerte gar nicht lange, da merkte der Herr Eder, dass seine Uhr weg war. Er rief nach dem Pumuckl, aber der war auch weg. Er ging also in den Hof hinaus und suchte Uhr und Pumuckl. Dabei begegnete ihm die Hausmeisterin. Grüß Gott, Herr Eder. Suchen Sie was? Ja, meine goldene Uhr ist weg. Oh. Die Tür von meiner Werkstatt war offen. Hat Ihnen jemand gestohlen? Nein, das muss nicht sein. Freilich, was denn sonst? Herr Eder, da fällt mir gerade was ein. Ja? Da hat vorher eine Dame hinten an ihrer Werkstatt geklopft und Hallo gerufen. So. Ich hab's zufällig von meinem Fenster aus gesehen. Und dann ist sie in ihre Werkstatt reingegangen. Frau, sagen Sie, also Frau habe ich keine gesehen. Ich war oben und habe Mittagsschlaf gemacht. Rufen Sie die Polizei an. Warten Sie, wie hat's denn gleich ausgeschaut? Eine Taschen hat's dabei gehabt und so ein braunes Kapperl auf. Mhm. Ja, mehr habe ich auch nicht gesehen. Ja, und dann ist schnell weggerannt. Die hat die Uhr bestimmt gestohlen, ganz bestimmt, so eilig, wie es die gehabt hat. Tja, was mache ich denn da? Gleich zur Polizei gehen, das ist das Einzige. Ja, schon, aber wissen Sie, ich schaue lieber noch einmal ganz genau nach. Vielleicht findet sich die Uhr doch noch irgendwo im Haus. Ich verdächtige so ungern jemand. Ich glaube lieber an meine eigene Dummheit als an die Bosheit von den Leuten. Herr Eder, heutzutage dürfen Sie keinem Menschen trauen. Keinem. Das sag ich Ihnen. Ach ja. Der Meister Eder hat wirklich noch einmal ganz gründlich in der Werkstatt und in der Wohnung nach der Uhr gesucht und auch nach dem Pumuckl. Je länger er gesucht hat, desto mehr Sorgen macht er sich. Weniger um die Uhr als um den Pumuckl. Kein Zweifel. Die Uhr ist weg und der Pumuckl auch. Mei, er wird doch nicht wegen der Uhr in irgendeine Gefahr gekommen sein. Wenn die Frau wirklich die Uhr gestohlen hat und er ist mit und hat sich einzwickt in der ihrer Taschen, oder ja, dann wird er ja sichtbar und er mag man es gar nicht ausdenken. Eda! Oh, ich weiß es. Ich weiß alles. Ich weiß jetzt, wo sie wohnt. Du musst gleich mitkommen. Ich habe die Ecken gezählt. 7 Ecken und 3 Treppen und neben dem gelben Haus. Ja, Gott sei Dank, dass du bloß da bist. Nein, ich bin, ich, sondern ich bin gleich wieder fort und du musst mitkommen. Da wohnt sie nämlich. Wer? Deine Uhr, deine Frau, die Frau, die deine Uhr mitgenommen hat. Ja, sag mal, wie ist denn das überhaupt zugegangen? Das ist überhaupt nichts zugegangen, sondern die Tür ist aufgegangen und die Frau ist hereingegangen und die Uhr ist mitgegangen. Das heißt, sie hat die Uhr mitgehen lassen. So. Zapp, zapp, weg in die Tasche. Und wir müssen ihr jetzt zipp, zeripp nach. Weißt du sicher, dass die meine Uhr hat? Ja, ja, ganz sicher. Ich weiß sogar, wo sie es hingetan hat. In eine Schublade, die in einem Tisch drin ist. Sure. Jetzt komm schnell, schnell, sonst vergesse ich die 7 Ecken und 3 Treppen und das gelbe Haus. Ja, seit wann kannst du bis 7 zählen? Seit die böse Gasfrau da war, jawohl. Aber vielleicht sind es auch nur 17 Achtecken. Ist ja egal, denn ich weiß ganz genau, wie sie alle aussehen. Ja, schon, aber... Aber das ist eine peinliche Geschichte. Wieso? Ich kann doch nicht einfach in der Wohnung von einer wildfremden Frau gehen und sagen, sie haben meine Uhr gestohlen. Die schmeißt mich ja hochkant hinaus. Ja, wahrscheinlich lässt sie mich schon von vornherein gar nicht rein. Nein, sie muss dich ja hineinlassen. Ja, sie muss. Weißt du was? Du musst aussehen wie ein städtischer Bekannter. Doch, wie ein Bekannter. Du nimmst eine Maßgansmappe, eine Gasmannsmappe und eine Mütze und sagst, du kommst von ihrem Freund Schmidt und hast ganz einfach ein Auftreten. Okay. Und du stinkst. Du hast einen Instinkt und sowas alles. Und dann muss sie ja ganz einfach sagen, bitte tröten Sie ein. Also jetzt kommt schnell. Naja, irgendwie wird's schon gehen. Ja, ja. Es ist ja solche Unverfrorenheit, einfach da reinzugehen und eine goldene Uhr zu stehlen. Doch. Ja, die muss wieder hergeben, so war ich eh da heiße. Und so war ich Puhmuckel heiße. Komm, jetzt gehen wir ganz schnell. Weißt du, sonst ist die Uhr vielleicht gar nicht mehr in der Tischschublade drin. Was war denn das für ein Tisch? In der Küche oder im Wohnzimmer? Das war in der Küche. Aha. Eine ganz fest zue Schublade, weil ich sie aufmachen und herausholen wollte, die Uhr, weißt du? Ja. Aber sie war viel zu zu. Ja, ich konnte gar nichts tun, als zwicken und ja, also eine Suppenschüssel voller Suppe und eine Weinflasche voller Wein und eine Vase voller Blumen. Und das war alles wirklich sehr schön voll. Ja. Das konnte ich nur noch hinunterwerfen. Aha. Also ich glaube, die muss bestimmt 12 Stunden aufwischen. Ja. Nicht schlecht, also gehen wir jetzt. Ja. Und vergiss die Gasmannmappe nicht. Na, ich mach der Frau gar nicht lang was vor. Ich sag gleich, was ich will. Na, sowas. Komm, Pumuckl. Der Pumuckl hatte sich wirklich alle Ecken ganz genau gemerkt. Und auch das Haus und das Stockwerk wusste er noch. Aber nicht mehr welche Türe. Etwas ratlos stand der Pumuckl vor den Türen und flüsterte. Und ich habe mir doch so gut gemerkt, dass die Tür braun war und dass sie einen silbernen Türgriff hat. Und jetzt haben alle drei Türen solche Griffe. Und braun sind sie auch noch. Ja. Weißt du nicht, ob du so zur Treppe gelaufen bist oder von daher? Ich weiß ja jetzt überhaupt nichts mehr. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich zu der Treppe gelaufen bin. Ich glaube überhaupt, ich bin zur Treppe gehüpft. Ja, gehüpft. Ich meine, von links oder von rechts? Von links oder von rechts. Das, weißt du was, jetzt läuten wir eben einfach an allen drei Türen gleichzeitig und da, wo eine Frau aufmacht mit einem Hut, die ist... Gepumuckelt, der hat durch ihren Hut inzwischen runtergetan. An was könnte man es denn noch kennen? Was hast du denn für eine Haarfarbe gehabt? Also die Haare, die waren doch unter dem Hut. Ach so, also was klein oder was groß? Die war ein ganzes Stück größer wie... Ja. Kunstig, aber war es kleiner oder größer wie ich? Das weiß ich doch nicht. Du hast doch gar nicht neben ihr gestanden. Also jetzt machen wir es so. Ich läut an jeder Tür. Ja. Wenn wer aufmacht und sie ist nicht, dann zupft mich einmal. Ja. Und wenn sie es ist, dann zupft mich oft. Ja, sehr oft. Sehr ja, oft. Aber nicht so oft, dass die meint, ich habe auf der einen Seite einen Schüttelfrost, gell? Also, jetzt läut mal. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen? Entschuldigen Sie, ich habe falsch geläutet. Ich suche jemand ganz anderen. So? Wen denn? Ja, ich weiß nicht, wie es heißt. Eine Dame. Alt oder jung? Das weiß ich auch nicht. Leider. Wie sieht sie denn aus? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, hören Sie mal, Sie können doch niemanden suchen, von dem Sie gar nichts wissen. Doch, doch, dass sie in diesem Stockwerk wohnt, das weiß ich. Sagen Sie mal, in welcher Eigenschaft kommen Sie eigentlich? Ich bin Schreiner. Ach so, ein Tischler. Ja, ich sollte ein Maß nehmen. Für einen Tisch? Ja, für einen Tisch, ja. Und das bei jemandem, von dem Sie weder den Namen noch die Adresse wissen. Sie, hören Sie mal, das scheint mir aber wirklich verdächtig. Ich gebe zu, dass dies ein bisschen komisch klingt, aber es ist so. Entschuldigen Sie die Störung, ich klinge halt jetzt da, nicht? Sie? Da wohnt Frau Rissenmeier. Ein alleinstehender Name. Sollte es Ihr Ziel sein, bei dieser Dame unter einem fadenscheinenden Vorwand einzudringen? Sie, da müssen Sie aber mit mir rechnen. Ja, Herrschaftszeiten, sehe ich denn aus wie ein Verbrecher? Glauben Sie mir's doch. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts getan, was Unrecht war. So, das sagt gar nichts. Also, ich klingel jetzt da und ich gebe Ihnen einen guten Rat. Wenn's die Dame ist, die ich suche, dann machen Sie die Tür ganz dezent zu. Sie bringen die Dame nämlich sonst in die allergrößte Verlegenheit. Denn was wir zu bereden haben, das wird die Dame nicht gern an die große Glocke hängen wollen, gell? Sie, Moment mal. Ich denke, Sie wollten Maße für einen Tisch nehmen, oder? Ja, das... Haben Sie bei mir geklingelt? Ja, und Sie sind's auch. Kannst du das Zupfen schon bitte aufhören? Sie waren heute in meiner Werkstatt, stimmt's? Eder ist mein Name. Ich? Bei Ihnen? Ja, Sie. Ich habe Sie nämlich gesehen und Hausmeisterin auch. Und jetzt habe ich mit Ihnen was wegen einer Uhr zu bereden. Einer Uhr? Ich denke, wegen einem Tisch. Wollen Sie, dass ich alles, was es in dieser Angelegenheit zu sagen gibt, vor dem Herrn da sage, oder dass es unter uns bleibt? Mir ist gleich. Ich frage Sie nur. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Sie wissen es ganz genau. Ich habe Sie nämlich beobachten lassen. Und wenn Sie sich nicht an die Uhr erinnern, dann hole ich die Polizei und lasse mal in die Schubladen von Ihrem Küchentisch schauen. Es tut mir leid, dass ich vor dem Herrn so deutlich werden muss. Ich glaube, es handelt sich um ein Missverständnis, Herr. Wie war doch gleich Ihr Name? Schreinermeister Eder. Mein Ausweis habe ich dabei. Ja, Herr Eder, wir wollen das Missverständnis klären. Bitte kommen Sie herein. Ja, bitte. Also, wenn Sie mich brauchen sollten, Frau Rissenmeier, ja. Stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Sehr liebenswürdig, danke schön. Aber ich glaube, es geht alles in Ordnung. So. Auf Wiedersehen, Herr Schandl. Auf Wiedersehen. Ja, also, bitte, Herr Eder, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Sie dürfen mir glauben, das Ganze ist mir mehr als peinlich. Aber ich habe die Hausmeisterin als Zeugin, wissen Sie? Und Sie sind von noch jemand gesehen worden. Probieren Sie es nicht lang zu leugnen. Ja, ich wollte wirklich nur Möbelpolitur verkaufen. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist einfach über mich gekommen. Ich kann ja eine goldene Herrenuhr gar nicht brauchen. Bitte bringen Sie mich nicht ins Gefängnis, bitte. Ich verliere meine Stellung. Ich bin nicht da, um zu rechten. Ich will meine Uhr wieder haben und basta. Und das andere machen sie mit ihrem Gewissen aus, ohne mich. Aber denken sie beim nächsten Mal, dass nicht alle Leute so gutmütig sind wie ich. Wie kann man nur? Ich verstehe sie wirklich nicht. Ja, ich verstehe mich ja auch nicht. Und Herr Eder, hier haben Sie Ihre Uhr. Verzeihen Sie mir, bitteschön. Wenn es eine Lehre war für Sie, bitteschön. So, und jetzt gehe ich wieder. Sonst kommt Ihr Nachbar und meint, Wunder sonst was. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist schon das vierte Mal, dass was herunterfällt, ohne dass ich hinkomme. Ja, verfolgen mich denn schon alle Teufel? Ja, was Sicheres weiß man nie, Frau Rissenmeier. Ich an Ihrer Stelle würde mich schon ein bisschen fürchten. Nichts für ungut. Und auf Wiedersehen, Frau Rissenmeier. Ja, und dann sind der Meister Eder und sein Pumuckl wieder nach Hause getrottet. Erst als sie zu Hause waren, kam er auf die Idee zu fragen. Sag einmal, Pumuckl, eins ist mir nicht klar. Ich erinnere mich jetzt ganz genau, dass ich den Riegel von der Werkstatt hier zugemacht habe, weil ich mir noch gedacht habe, dass ich den Riegel wieder einmal ölen muss. Hast denn du die Tür aufgemacht? Ich? Also warst das doch du. Aber wir haben doch noch in der Früh davon gesprochen, dass du niemanden aufmachen sollst. Nein. Wir haben davon gesprochen, dass du jedem aufmachst und dass brave Menschen Mappen und Mützen haben und dass überhaupt nur Männer böse sind. Von Frauen hast du überhaupt nichts gesagt. Okay. Und außerdem hat die Frau noch dazu, dass sie eine Frau war, eine Tasche gehabt und fein gerochen und nicht geinstinkt. Und eine Mütze oder Hut, das weiß ich jetzt nicht genau, was das auf dem Kopf war, aber das hat sie auch noch aufgehabt. Und dann hat sie auch noch ein Auftreten gehabt. Ja. Jawohl, und da habe ich mir dann gedacht... Ja, und da hast du genau das Falsche gedacht. Ja, wenn es doch so schwer ist, das Richtige zu denken, wenn Leute vor der Tür stehen, die man nicht kennt. Der Mann hat ja auch falsch gedacht, wie er gedacht hat, dass du ein böser Mann bist. Aber ich hab gleich gesagt, du sollst eine Gasmannmappe mitnehmen. Und wie lernt man denn eigentlich ganz genau zu wissen, wer böse und wer brav ist? Ja, Pumuckl, das, wenn ich wüsste. Man kann in keinen Menschen hineinschauen, das ist eine alte Weisheit. Und darum soll man halt vorsichtig sein. Ja. Am einfachsten ist, jedenfalls für dich, wenn's du überhaupt niemand reinlässt, wenn ich nicht daheim bin. Ja, auch ganz echte Gasmänner? Niemand Tür zulassen, aus, dann kann in keinem Fall was passieren. Ja, wenn es aber ein wichtiger Mann ist, sagen wir mal, also ein König zum Beispiel. Ja, dann muss er halt noch einmal kommen, der König. Der König? Und zwar dann, wenn ich daheim bin. Ja, Ja, einen König, den würde ich ja aber vielleicht auch an einer Krone erkennen, oder nicht? Ja, auch die kann falsch sein. Ganz abgesehen davon, dass mit der Art Kopfbedeckung heutzutage es so eine Geschichte ist, gell? Eine Geschichte? Ui, ich höre doch so gerne Geschichten. Und die vom Gasmann war doch eigentlich sehr spannend. Ja, mir reicht's aber für heute, gell? Doch eine ich muss Geschichte nämlich arbeiten, Pumuckl. Du kannst dich ja in der Schaukel setzen und dir ein Gedicht auf die ganze Geschichte machen. Also, dazu brauche ich doch keine Schaukel. Das fällt mir ja im Stehen ein. So. Ja, das ein Stehgedicht. Gib acht. Wo fange ich denn an? Damit fange ich an. Böse Leut und brave Leut gab's früher schon und gibt's noch heut. Die Braven doch wie du und ich, und das reimt sich nicht, die Braven doch wie ich und du, die lassen alle Türen zu. Jawohl. Das ist ein schönes Gedicht mit lauter echten, richtigen Reimen. Ja. Ui, ui, ui, das musst du auswendig lernen. Ich? Ja, ja. Ja. Ja. Nun, ich weiß nicht, ob's der Meister Eder auswendig gelernt hat. Ich weiß nur, dass der Pumuckl niemand mehr in die Werkstatt lässt, wenn er allein ist. Und das ist ja wohl das Wichtigste an der Sache.